Heute geht es weiter mit dem Licht. Yeah, the light of this world. Wir sind das Licht dieser Welt. Jesus called us the light of this world. Jesus nennt uns das Licht dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. He called us the light of this world. Er nennt uns das Licht dieser Welt. Let's go to Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus 5, Vers 14. You are the light of this world. A city that is set on an hill cannot be hid. Praise the Lord. Halleluja. He called us the light of this world. Er nennt uns das Licht dieser Welt. And he said the light that you are. Er sagt, das Licht, das du bist, is the light that is set on an hill. Ist das Licht, was auf einem Hügel ist und was nicht versteckt werden kann. That it cannot be hidden. Es kann nicht versteckt werden. It has to be revealed. Es muss offenbart werden. And that's why it cannot remain just in your spirit. Deswegen kann es nicht nur in deinem Geist bleiben. It has to come out. Es muss rauskommen. It must come out and the world there to see. Und es muss sichtbar sein für die Praise Welt. Praise the Lord. Halleluja. It is not I am blessed in my spirit. Ist nicht nur gesegnet in unserem Geist. You see, I'm blessed. It is in my spirit, but no one can see it. Und das ist unsichtbar, also nicht sichtbar ist für andere Menschen. You see, he said, look at it again. You are the light of this world, of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Oh, schon. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Nothing can hide you. Nichts kann dich verbergen. No demon can hide you. Kein Dämon kann dich verbergen. He called you, he said, you are the light that is set on an hill. Wir sind das Licht, was auf einem Hügel liegt. That cannot be hidden. Was nicht verborgen werden kann. No one can hide it. Niemand kann es verstecken. No one can cover it up. Niemand kann es zudecken. It must surely. It must surely be seen by the world. Es muss sichtbar sein. And if you go to Matthew 6. Matthew 6. Look at Matthew 6, what Jesus said here. Verse 6. Vers 6. He said, but thou, when thou prayest, enter into the closet. And when thou hast shut the door, pray to your father, which is in secret. And the father, which is in secret, shall reward thee openly. You see, open reward. Öffentlich vergelten. Reward that the world are going to see. Eine Belohnung, die Welt sehen wird. Not just you. Nicht nur du. Seeing it. Die diese Belohnung sieht. Open reward. Eine öffentliche Belohnung. Praise the Lord. Halleluja. It is no reward that is in your spirit that can know. You know, when something is in your spirit, no one can see it. Wenn etwas in deinem Geist ist, kann niemand es sehen. Praise the Lord. Halleluja. No one can see what is in your spirit. Niemand kann sehen, was in deinem Geist ist. But they can see what is outside. Aber man kann sehen, was draußen ist. It means that whatever is in your spirit, was immer in deinem Geist ist, es muss rauskommen. That the world, they are to see it. Damit die Welt es sieht. Praise the Lord. Mm-hmm. And look at verse 18 of that Matthew 6. Matthäus 6, Vers 18. He said, that thou appear not unto men to fast, but unto your father which is in secret, and your father which seeth in secret shall reward thee openly. Praise the Lord. Open reward. Öffentliche it's not secret reward. Und kein it's not reward that nobody can see. Keine Vergeltung, praise die the Lord. You know they are going to they must see it. Sie müssen es sehen. They can never be hidden. Es kann niemals versteckt sein. Because it's light. Was das Licht you know, when light is shining. Wenn das Licht leuchtet. Everybody can see. Kann es jeder sehen. And no darkness can overpower it. Keine Dunkelheit kann das überschatten. Praise the Lord. Halleluja. Open reward. Öffentlich vergelten. The world. The whole world are to see the reward. You see, they are to see what the Lord die ganze Welt has given you in your spirit. Was der Herr dir in deinen Geist gegeben hat. It is not remain. It is not to remain in your spirit. Es soll nicht in deinem Geist bleiben. It is not to remain. It will not remain in the spirit world. Es wird nicht in der geistlichen Welt bleiben. It must come out into the physical world. Es wird in die physische Welt reinkommen. For the world, for the whole world to see. Damit die ganze Welt es sieht. Praise the Lord. Halleluja. In the spiritual world, no one can see it. In der geistlichen Welt kann das niemand sehen. And that is why it must come out. Deswegen muss es rauskommen. He said he will reward you openly. Er wird dich öffentlich belohnen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus called us the light of this world. Jesus nennt uns das Licht dieser Welt. You are the light of the world. Du bist das Licht der Welt. Praise the Lord. Halleluja. Believe it, please. Glaub daran. And meditate on it. Und sinne darüber nach. That I am the light of this world. Dass ich das Licht bin. Be aware of it. Sei dir das bewusst. That no darkness, you see, no darkness. Problems are darkness. No darkness can overpower light. Keine Dunkelheit kann das Licht überschatten. No matter. The problem that you are facing. Ja, was das Problem ist, was du vor Augen hast. Remember, you are still the light. Erinnere dich daran, dass du immer noch das Licht in deinem Herzen bist. That darkness, that problem cannot overpower the light. Kann das Licht nicht überschatten. You remain the light. Du bleibst das Licht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is by His grace we are the light of this world. Durch seine Gnade sind wir das Licht dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. It is not by what we do. Nicht durch das, was wir tun. It is not because I adopt children. Weil ich Kinder adoptiere. Oh, I do good, the natural good. No, the world, the worker good. Das, was die Welt gut. Giving food to the poor. Arm Essen geben. You know what the worker good. Das, was die Welt. You know the Muslims, they build the hospital for the people. Sie bauen they build schools. Schulen für the Catholics, they have Caritas. Weil die Katholiken, you see, where they have clothes and they build whole houses for people. Haben Spendehäuser. You see, that it is by His grace that I am the light of this world. Aber durch seine Gnade sind wir. Praise the Lord. Das Licht der Welt. Because He is the light of this world. Weil er das Licht dieser Welt ist. And that is why I am the light of this world. Deswegen bin ich das Licht dieser Welt. In John 8, let's go to John 8. Praise the Lord. Halleluja. Johannes 8, Vers 12. He said, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. I am the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. Can you see the reason why I am the light of this world? Siehst du jetzt, weshalb ich das Licht dieser Welt bin? Why, can you see the reason why you are the light of this world? Weshalb du das Licht dieser Welt bist? It is not because you are so good. Nicht weil du so gut bist. It is not because you feed the poor. Oder weil du für die Armen da bist. It's not because you are so clever in this school. Oder weil du so intelligent bist. It is not because you have power. Oder weil du Macht hast. Or whoever is your parents, is your father, is your mother. Oder der Sohn oder die Tochter von Jesus. He's talking about himself. Es geht um Jesus Christus. That leads you. That is the reason you are the light of this world. Und das ist der Grund, weshalb du das Licht der Welt bist. Because you depend on Him. Weil du dich auf ihn verlässt. And that is the reason you are the light of this world. Und deswegen bist du das Licht dieser Welt. He said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. The reason why darkness cannot come to you. Wenn sie zu dir kommt, becomes light. Wird es zu Licht. Any problem that becomes to you. Jedes Problem, was that zu dir kommt, problem is turned to light. Jedes Problem wird zu Licht. Praise the Lord. Halleluja. Because it cannot operate. Es kann nicht funktionieren. It cannot operate. There is no way it can operate. Es kann nicht mehr funktionieren. It must turn to light. Es muss zu Licht werden. That because that is who you are. Weil, denn das bist that du. Is who Jesus is. Das ist Jesus Christus. You see, he said, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Can you see why you are the light of this world? Wisst ihr, weshalb wir das Licht dieser Welt sind? That's just the reason. Das ist der Grund. Because he is the light. Weil er das Licht ist. And that is why I am the light. Deswegen bin ich das Licht. Praise the Lord. Halleluja. It means it is by his grace. Durch seine Gnade ist das. He is the reason I am the light of this world. Er ist der Grund, weshalb wir das Licht der Welt sind. It is by his grace. Durch seine Gnade. That we are the light of this world. Für das Licht dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. And that is why, you know, Paul said, I am what I am by his grace. Paul sagt, durch seine Gnade ist er das, was er ist. Praise the Lord. Halleluja. Whatever we have, was immer wir whatever haben, we are, was immer wir sind, it is all by his alles grace. Ist durch seine Gnade. Amen. Amen. That is why that it means it is not what you do. Es ist nicht das, was du tust. It is what he did. Sondern das, was er für uns getan hat. It is the victory he achieved for us. Den Sieg, den er für uns errungen hat. I don't get what I deserve. Ich bekomme nicht das, was ich verdiene. I get what Jesus deserves. Ich bekomme das, was Jesus verdient. Praise the Lord. Halleluja. Amen. In 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Vers 9 and 10. Vers 9 und 10. It says, for I am the least of the apostles, that I'm not meet to be called an apostle. Praise the Lord. Hallelujah. You see here, can you see the humility here? Ist wie Demut hier. How he humbled himself. Wie sich demütig. He said, I am the least. Ich bin der Geringste. I am the smallest of bin der all. Kleinste von allen. I am just the little of all. Bin der Kleinste. I am the baby of all. Ich bin das Baby. Praise the Lord. Hallelujah. I am the least of the apostles that I'm not meant to be called an apostle because I persecuted the church of God. You know, if you look at the flesh, I am not qualified to be a child of God. Wenn ich auf das Fleisch schaue, bin ich, ist niemand qualifiziert, ein Kind Gottes zu sein. If you see what I do, wenn du auf das siehst, was ich tue, oder was ich denke, places I go to, Orte, an die ich hingehe, what I read, was ich lese, what I do, you know, what those I move with, mit denen ich I am not even qualified to qualifiziert, be called ein Kind an Gottes, apostle. Ein Apostel genannt zu werden. Praise the Lord. Halleluja. But by his grace, verse 10. Aber durch seine Gnade. But by the grace of God, I am what I am. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. His grace is what made me who I am. Seine Gnade macht mich aus. That I'm able to come here and be here and bin ich hier zu sein und Christus zu predigen. And knowing him. Und ihn and revealing him to the world. Ihn der Welt zu offenbaren. It is by his grace. Das ist nur durch seine Gnade praise möglich. The Lord. Halleluja. And his grace, which was bestowed upon me, was not in vain. You know, his grace can be in vain in your life. Seine Gnade kann vergeblich in deinem Leben sein. It can be in vain if you keep on rejecting sein, wenn du ihn immer wieder verweigerst. If you keep on ignoring him, ihn immer wieder ignorierst. His grace can be in vain in your life. Kann seine Gnade vergeblich sein. Then he said, but I labor more abundantly than they all. I labor. Ich arbeite, you know, I labor to believe that I am a child of God. Even when I'm having the same problem that they're having, that the world is not safe by having. Die die Ungläubigen haben. You know, Jesus said that if care is not taken. Jesus hat gesagt, dass wenn wir uns nicht in Acht nehmen, the saint will not continue. Werden selbst die Gläubigen in die Irre geführt. They will be deceived, sie werden die Irre geleitet, weil sie die Wahrheit nicht erkannt they haben. Know the lies sie kennen religion. Die Lügen der Religion. They know religion so much, sie kennen Religion so gut, aber sie kennen Christus nicht. They don't know Christ. They only know religion. Sie kennen nur die Religion. You know when you are having the same problem like them. Du hast gleiche Probleme als wie sie. You know how can you even preach to them? Wie kannst du noch zu ihnen predigen? To come to your Jesus. Um zu deinem Jesus zu kommen. Since you are having the same problem. Wenn du die gleichen Probleme hast wie sie. If Christ is not taken, the saint will be deceived. Deswegen werden wir Kinder Gottes in die Irre geleitet, wenn because wir you will look at it that it is because of problems. Weil du denkst, es gibt that you are having relationship with him. Und dass du deswegen Beziehung if he cannot save you from this problem, weil du eine Person suchst, jemanden suchst, der deine Probleme lösen kann. If he cannot save you from this problem, wenn Gott dich nicht retten kann, how can he make it possible for you to be in heaven? Wie kann er dich dann in den Himmel bringen? Praise the Lord. If God is not taken, the saint will be deceived. Deswegen müssen wir uns in Acht nehmen, sonst werden wir in die Irre. And that's why it's so important we know the real truth. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit erkennen. What Jesus called the truth. Das, was Jesus Wahrheit nennt. Praise the Lord. Halleluja. If you look at Stephen, he was stoned to death. Stephanus wurde zu Tode gesteinigt. But according to this world system, he's a loser. Nach dem Weltsystem ist er ein Verlierer. Even John the Baptist was a loser. Selbst Johannes der Täufer wurde als this world system. Verlierer gelten in diesem Welt. He was beheaded. Er wurde geköpft. But what, you know? The saints will be deceived if you continue to see outside. Die Heiligen werden in die Irre geleitet, wenn sie das Äußere mal wieder sehen. The outside is not for you to see. Aber wir sollen nicht auf das Äußere schauen. It is for yourself to see. Die Ungläubigen schauen auf das Äußere. Diese öffentliche Belohnung ist für die Außenwelt, für because die for them, until they see, they never believe. Weil sie glauben erst, wenn sie gesehen haben. But for you, you don't see before you believe. Du glaubst schon, bevor du gesehen hast. You don't need to see before du musst you es nicht mean. Sehen, bevor du es glaubst. Praise the Lord. Halleluja. If God is not taken, the saint will be deceived. Die Heiligen werden in die Irre geleitet, wenn sie sich nicht in Acht nehmen. You know, here Paul said, I labor. Paulus sagt, er arbeitet mehr als alle anderen. I labor to believe, er arbeitet daran zu glauben, dass er ein Kind Gottes ist. I labor to believe, er arbeitet daran that zu glauben, my name is written dass sein Name im Himmel steht. I labor to believe, er arbeitet daran, that I am alive and not dead, dass er am Leben ist und nicht tot. I labor to believe I'm healed, er arbeitet daran zu even glauben, when the pain dass er is still on, geheilt ist und nicht when the problem is all over me. Auch wenn die Probleme I labor to believe I have victory already. Um ihn herum sind. You know, for Joseph to be a prosperous man, a slave. Dass Josef als Sklave immer noch als he has to labor gesehen to wurde believe. Von Gott. Das musste er muss diesen Glauben sich erkämpfen. Because the natural can see the, who is the slave. Weil im Natürlichen konnte man sehen, wer der Sklave but ist. But who can see, who can believe it, that Joseph glauben, is the prosperous man. Dass Josef der wohlhabende Mensch ist. Praise the Lord. Halleluja. Until you are in the same spirit with him, also nur, you cannot see it. Im gleichen Geist bist mit ihm, dann you see, kannst the same spirit that he is. Der gleiche Geist, der er and it's only those that are in the same spirit with und you die, that can see die im gleichen who you Geist are. Sind wie du, that can know who you are. Wissen, wer du bist. Praise the Lord. Halleluja. Even some demons, you know demons can even know. Selbst Dämonen erkennen. Satan even know you. Dich. Der Teufel kennt you know, when they saw Jesus, als sie Jesus gesehen haben, they shout and say, haben sie geschrien und haben gefragt, ob er gekommen ist, um sie zu zerstören. Praise the Lord. Halleluja. To help us to read Vers 10. Alles, was ich bin allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt, aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade verwirkt. Praise the Lord. Oh, yeah. You see, those that can function in the spirit world, that can see you, that can believe that you are really the prosperous man. Die auch in der geistlichen Welt sind und wissen und glauben, wer du bist, weil sie das but sehen. The natural cannot see. Aber der natürliche Mensch kann das the nicht sehen. Natural der natürliche Mensch wird an dir zweifeln. But I swear, that reward must surely come out. Deswegen muss diese Belohnung rauskommen, for them to see. Damit sie das sehen. Praise the Lord. Halleluja. But by the grace of God, I am what I am. And his grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labor. Because I labor. Wenn ich arbeite. It was not in vain. Why? Because I labor. Es war nicht vergeblich, denn ich arbeite. I labor to believe. Ich arbeite an I labor to just depend on his grace. Und an seine Gnade. Um mich auf seine Gnade zu verlassen. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Praise the Lord. Halleluja. I am not even the one that is laboring. Ich bin nicht derjenige, der arbeitet. I'm not the one that labor. Ich bin nicht the grace of God in me labor. Praise the Lord. Halleluja. Can you see how he, you know, once he send you, he equipped you. Wenn er dich schickt, dann stattet er dich auch aus. Once he sends you, wenn er dich schickt, he always equips you. Dann stattet er dich auch aus. He never sends you empty-handed. Er schickt dich nicht leer los. And that is why whatever he wants you to do. Sehen, was immer er möchte, was du tun you willst. See, you don't need to fast and pray for blessing upon blessing. Beten, dass es gesegnet ist. He never gives until he has blessed it. Er gibt erst, wenn es gesegnet ist von ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. When he sent the 12, als er die 12 gesagt and he hat, sent the 70, und die 70, he asked them, did you lack anything when I sent you? Hat es euch an irgendetwas gemangelt, als ihr mich no. ausgesandt habe und, er, und sie haben Nein gesagt? They said no. Nein. We never lack anything. Uns hat dann nichts gemangelt. Praise the Lord. Halleluja. Because he equipped them before he sent. Weil er sie ausgestattet hat, bevor er sie schickt. Amen. Amen. It is by his grace we are the light of this world. Durch seine Gnade sind wir das Licht dieser Welt. His grace is not the natural grace. Seine Gnade ist nicht die natürliche Gnade. Listen, there is a natural grace. Es gibt eine natürliche Gnade. And there is a supernatural grace. Und eine übernatürliche Gnade. The grace of Jesus is a supernatural grace. Die Gnade von Jesus ist eine übernatürliche Gnade. And not a natural grace. Keine natürliche Gnade. The grace of Pope is a natural grace. Die Gnade des Papstes ist eine natürliche Gnade. The grace of you and me. Die Gnade to von people, uns you Menschen. See people, natural people. You see all these, you know, even Satan, demonic world. You see, they have their grace that they give to people. Selbst der Satan und seine, sein Königreich, selbst sie haben eine Gnade, die sie Leuten erwiesen. You see, it is not supernatural grace. Es ist keine übernatürliche Gnade. Supernatural grace means you don't work for it. Übernatürliche Gnade ist eine Arbeit, die du dir nicht. It is a gift. Ist eine Gnade, die du dir nicht erarbeitet hast. Es ist ein Geschenk. You see, grace is a gift. Die Gnade ist ein Praise Geschenk. Praise the Lord. That's why your master in your place of work, you see, your chef, your boss did not appoint you by grace. Deswegen dein Vorgesetzter hat dich nicht durch Gnade eingestellt. And you are not working for him by grace. Und du arbeitest auch nicht bei ihm because durch Gnade. He's going to pay you. Weil er wird dir das, was du arbeitest, you understand? Deine Arbeit wird er dir bezahlen. Praise the Lord. Halleluja. And he's not giving that money to you free. Und das Geld because you are going to work for it. Ist kein Geschenk, sondern es ist verdientes Geld. It is not by grace. Es ist nicht durch Gnade. You see, and when Satan gives you something, wenn der Teufel etwas gibt, it is, you know, the natural grace is not, it's not Christ's grace. Ist die natürliche Gnade. Nicht die Gnade you are going to pay for it. Du wirst dafür zahlen. But for Christ's grace. Aber die Gnade von Christus. Amen. Das ist ein Geschenk. Praise the Lord. Halleluja. All he needs from you is just believe. Alles was er noch von dir braucht, ist der Glaube. Believe. Glaube. Accept it. Und akzeptiere das. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Grace, Christ's grace is the supernatural grace. Die Gnade von Christus ist die übernatürliche Gnade. And that is why it is a savior. Deswegen ist es ein Retter. His grace is a savior. Who understands? Praise the Lord. He saved us by his grace. Er hat uns durch seine Gnade. We are saved by his grace. Durch seine Gnade sind we are not saved by what we do. Wir sind nicht errettet durch das, was wir Ephesians tun. Ephesians 2. Go to Ephesians 2. Ephesians praise 2. The Lord. Halleluja. Verse 8 and 9. He said, for by grace are you saved through faith. His grace is our savior. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch without his grace you are never saved. Denn ohne Gnade seid ihr nicht errettet. The natural grace cannot save you. Natürliche Gnade kann you get it? The natural grace can never save Gnade you. Kann ich nicht erretten. Because you have to pay the price. Du musst den Preis bezahlen. You must pay something for it. Du musst dafür bezahlen. The natural grace need payment. Die natürliche Gnade the Christ grace is free. Die Gnade von Christus ist umsonst. For by grace are you saved through faith. It's not grace alone, it is by faith. You see, you are saved by grace through faith. That is you believe in it. You are accepting it until you accept it. Wenn du es akzeptierst, it does not. You cannot have it. Dann hast du es erst, aber wenn du es nicht akzeptierst, ist sie nicht bei dir. The grace, His grace was revealed unto the world. Deine Gnade wurde der ganzen Welt offenbart. If it is only grace that saves you, wenn dich nur die Gnade rettet, wenn die ganze Welt heute errettet. Praise the Lord. But he needs the faith. Aber es braucht den Glauben. He needs your faith to believe, to accept it. Es braucht deinen Glauben, um es zu akzeptieren. In is it not Titus? Amen? Amen. Titus, amen. Put something here. Let me go there. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Titus 2. Titus 2. Put something there and go to Titus 2. Verse 11. Look at it here. Verse 11. Titus? Ja. He said, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt, ist für alle Menschen. The grace of God is for everybody. Die Gnade Gottes ist für alle. But it needs your faith. Aber es braucht deinen Glauben. Why are you here today? Deshalb bist du heute hier. Because you have that faith. Also diesen Glauben hast. And believe him. Und an ihn glaubst. To accept that grace. Um diese Gnade zu akzeptieren. What he paid for. Für die er bezahlt Praise hat. Praise the Lord. Halleluja. For the grace of God hath that bringeth salvation and appear to all men. It's not just for some people. Das ist nicht nur für einige Leute, sondern allen Menschen ist sie erschienen. Aber ohne deinen Go Glauben. Back to Ephesians 2, verse 8. Epheser 2, Vers 8. For by grace are you saved, through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Praise the Lord. Amen. Grace is a gift. Gnade Praise Jesus. Amen. It is the gift of God. Es ist die Gabe Gottes. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. And that's why no one can boast. Niemand kann sich no flesh can boast. Rühmen. No flesh can boast. Kein Fleisch kann sich rühmen. It is paid by Jesus. Es ist durch Jesus Christus bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. Christ's grace is a supernatural grace. Die Gnade von Christus ist eine übernatürliche And that is Gnade. Why it's a savior. Deswegen ist es eine Retter. It is. Amen. Amen. Understand what the natural grace is. Verstehen, was die natürliche Gnade ist. Natural grace is you being there for them. Natürliche Gnade bedeutet, dass du für Leute da bist. Christ's grace is Christ being there for them. Es heißt, dass Christus da ist. Can you see the difference? You see, there, you know, we can do the same thing for people. Wir können das gleiche für andere tun. But if I do mine by Christ's grace. Wenn ich durch die Gnade von Christus arbeite. And you do yours by the natural grace. Die natürliche Gnade arbeitet. You see, we don't have the same grace. We wir are not under the same grace. Wir sind nicht unter der gleichen you Gnade. Are walking. Du arbeitest. But I'm resting. Aber ich ruhe mich Because aus. Jesus is the one doing the job. Weil Jesus derjenige, der But you, you know, the natural grace, you are the one doing Gnade, the job. Walking. Du derjenige, der arbeitet. But Christ's grace is Christ is the one doing the job. Walking for you while you are resting der on him. Arbeitet während du dich auf ihn ausruhst. And that's why he said, come unto me all you that labor. I will give you rest. So sagt er, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. You don't need to labor anymore. Ihr müsst nicht mehr arbeiten. I can't do the job. Ich kann das More than you can do the job. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, Christ's grace is Christ walking for you. Die Gnade von Christus ist Christus, der für dich arbeitet. He's walking for the people. Not the difference between Christ's grace and the natural grace. Kennt den Unterschied zwischen der Gnade von Christus und der natürlichen Gnade. Praise the Lord. Halleluja. It is also like motive, if I use that as an example. So wie das Motiv. You see, we can walk under different grace. Wir können unter verschiedener Gnade arbeiten. You see, we can also work under different motive. Wir können auch unter verschiedenen Motiven arbeiten. You see, my motive can be Christ. Mein Motiv kann Christus sein. While your motive is you. Während dein Motiv du selbst bist. Halleluja. You know, I can bring somebody to live here with us. Ich kann jemanden hier einziehen lassen wegen Christus. Because of Jesus. Wegen Jesus. Because of that person relationship with Jesus. Weil diese Person eine Beziehung mit Jesus hat. But also you can take somebody into a house. Aber genauso kannst du auch to live with you. Die einziehen lassen und you bei dir wohnen lassen. But that person is not because of Jesus Aber that you accept that person. Jesus. He's just because of you. Wegen you know, you want to show the good man of this world. Du willst den guten Samariter I don't know spielen. If you understand it. Praise the Lord. Halleluja. Maybe he's paying for it. Vielleicht amen. Kriegst du he auch may even be free. Dadurch. But the motive behind it. Aber das Motiv dahinter. Is it the grace of Christ? Ist es die Gnade von Christus? Or the natural grace? Oder die natürliche Gnade? You know, some natural grace you don't even pay. Bei einigen Leuten, die weltliche Gnade erweisen, ist es sogar umsonst. Sie machen es ehrenamtlich. But it praises the man. Aber es lobt und verherrlicht den I Menschen. Never praise Jesus. Und nicht Jesus. You see, Christ's grace praises Jesus. Die Gnade von Jesus verherrlicht Jesus. And that's why it said, no, it is none of your work. Let no man boast of it. Deswegen soll sich niemand darum rühmen. He said in verse 9, no, not of what? Let any man should boast. Praise the Lord. Hallelujah. And there is also religious grace. Es gibt auch die religiöse Gnade. And there is also the religious truth. Und die religiöse Wahrheit. You see, know the difference between all these. Kennen wir den Unterschied? Religious truth. Religiöse and Wahrheit. Christ truth. Und die Wahrheit von Christus. This world truth. Die Wahrheit dieser Welt. And Christ truth. Und die Wahrheit von Christus. See, what is world called truth? Was diese Welt Wahrheit. I will not fornicate. Ich werde nicht unzucht. Because I am married. Weil ich verheiratet bin. You know, that is the dignity of this world. Das ist die. Das ist die Ehre dieser Welt. You see dignity. Die Ehre. You see, just so you know, that's a good. That is a good person. You know, a good man, a good woman. And you see, he or she Würde. Said he will not fornicate. Why? Because he's married. Die Person sagt, ich werde nicht Unzucht treiben, weil ich verheiratet bin. You know, that is the truth. That is the goodness of this world. Das ist die Gutmütigkeit dieser Welt. That is the dignity that the world we call is good. Das ist das, was die Welt gut nennt. But before Christ. Aber für Christus. Before Jesus. Für Jesus. Before God. Für Gott. It is evil. Es ist bösartig. That you are not going to fornicate because you are married is evil. Dass du nicht Unzucht treibst, weil du verheiratet bist, ist bösartig. You see the true truth. Die wirkliche Wahrheit. You see what is the truth there? Was it ist die is Wahrheit, that ja? You are not going to fornicate. Why? Dass du eben nicht Unzucht treibst, weil du ein Kind Gottes bist. Because of Jesus. Wegen Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mm. The Bible says you are born of God. Die Bibel sagt, du bist geboren aus Gott. He said you are no longer born of man. Du bist nicht mehr aus dem aus Menschen geboren. If you are not born of God, it means you are no longer born of man. Wenn du aus Gott geboren bist, heißt es, du nicht mehr aus dem Menschen geboren bist. You better believe you are more of Christ than the natural. Ich glaube lieber, dass du mehr zu Christus gehört als zum Stop playing half-half. Hör auf, halb-halb zu spielen. Stop being here and being there. Hör auf, hier und da zu sein. I don't know if you understand. Praise the Lord. The Bible says you are born of God. Die Bibel sagt, du bist geboren aus Gott. I'm no longer born of man. Und ich bin geboren aus von Menschen. Look at John 1. Praise the Lord. Go to John 1, please. You know, you cannot be born of both. Du kannst nicht aus beidem geboren sein. You cannot be of both. Du kannst nicht aus beidem geboren sein. You know, religion is of both. Religion ist aus beidem. You know, Christianity today is of both. Ist auch von beiden. Look at it. John 1, verse 12. Johannes 1, Vers 12. He said, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Praise the Lord. Hallelujah. If you are not born of God. Du hast Gott geboren bist. You are no longer born of man. Du bist nicht mehr aus dem Menschen geboren. Stop saying yourself born of man. Hör auf, dich aus dem Menschen geboren zu you sehen. You better act as somebody that is born of God. Handle lieber als jemand, der aus Gott geboren ist. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13 again. He said, which were born not of blood, nor of the will of the flesh. Not of the will of man, but of God. If you are born of God, du hast Gott geboren bist, you are no longer born of man. Bist du nicht mehr aus dem Menschen geboren. You are born of God's blood. Du bist geboren aus Gottes I'm Blut. No longer of the natural blood. und nicht mehr nach dem natürlichen Blut. Your DNA is Christ's blood. Christ's DNA. Du hast jetzt die DNA von Christus. I'm no longer of the natural. Und nicht mehr die DNA des natürlichen. Ah, praise the Lord. Halleluja. Ah. 1 John 3:1. Let's go there. Praise the Lord. Halleluja. 1 John 3:1. 1. Johannes 3:1. There's too much mixture in Christ's kingdom. Es gibt zu viel Mischmasch im Königreich Gottes. Too much mixture. We are not here, we are not there. Wir sind nicht hier, wir sind auch nicht da. We are not here, we are not there. Wir sind nicht hier, wir sind auch nicht da. He said, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Dass wir Söhne Gottes genannt werden. Do you know the real meaning of that? Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Do we really believe that? We don't believe. Glauben wir das wirklich? You know, we can read it. We are so used to it. We are so much used to it that we don't even believe it any longer. Wir haben das schon so oft gehört, dass wir das gar nicht mehr glauben. Because of the half-half. Wegen diesem halbe-halbe. You see, half, our half, we are part of us is here, part of us is there. Ein Teil von uns ist da hinten, ein Teil von uns ist hier vorne. We are not fully there. Wir sind nicht vollkommen da. We don't see ourselves fully as he wants us to see ourselves, as he wants us to see ourselves. Wir sehen uns nicht so, wie Christus das möchte. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Praise the Lord. Hallelujah. But do we believe? Aber glauben wir, that he is really our father? Dass er wirklich unser Vater? Do we believe he is really our mother? Dass er wirklich unsere Mutter? Do you believe that he is really our brothers and sisters? Dass er Bruder und Schwester ist für uns? Do we believe that he is really our family? Dass er wirklich unsere Familie ist? Do we believe, especially when things are getting harder? Glauben wir auch, wenn besonders wenn die Dinge schwieriger werden? And when we turn left, right, north, west, and nothing is working. Und wenn wir naturally. You see, nothing is working naturally. Natürlicherweise. And Satan speaking is lies. True things to us. Durch Dinge zu uns. True desire to us. Wünsche. You see, speaking is lies, true desire. Dass er seine Lügen spricht. And saying it, nothing is working. Nichts funktioniert. You are a loser. Du bist ein Verlierer. You see, don't look at you. Schau dich an. Look at you, compare yourself to others. Vergleich dich mit anderen. You see, can you still believe that you are a son of God? Kannst du immer noch glauben, dass du ein Sohn Gottes bist? If Christ not taken, the saints will be deceived. Wenn wir uns nicht in Acht nehmen, werden selbst die Heiligen irregeleitet. Halleluja. Do we still believe? Glauben wir dann noch? And now and act on what? And act on it. Und handeln dann. When things are getting worse. Wenn Dinge schlimmer werden. And when things are not working the way we like it. Und die Dinge nicht laufen. There are ways we want things to work for us. Wir haben Pläne. Wir wollen, dass die Dinge so laufen, wie wir es geplant haben. And when they are not working that way. Aber wenn es nicht so funktioniert. Instead of that way, it's going opposite direction. Anstattdessen geht es in die andere Richtung. We still believe. Wenn wir dann trotzdem that we glauben, are the son of God. Dass wir Söhne Gottes that sind. He is our father. Dass er unser Vater ist. Remind yourself you are the light of this world. Erinnere dich daran, dass du das Licht dieser Welt that bist. No whatever problem that is surrounding you. Dass immer das Problem ist, was um dich herum ist. You are still the light of this world. Immer noch das Licht dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. Philippians 2. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 12. Verse 12. Are we there, please? Tanya, help us to read from verse 12 to 16. 12 bis 16. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vorbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelig Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens da bietet, mir zu Ruhm am Tag des Christus, dass ihr nicht vergeblich gelaufen bin, noch verderblich gearbeitet habe. Praise the Lord. Halleluja. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Praise the Lord. Halleluja. You know, when we are in church, it's different from when we are outside. Wenn wir in der Gemeinde sind, ist es anders, als wenn wir draußen sind. But it should not be different. Also sollte es nicht sein. Our being in the church and our being outside should be the same. In der Kirche zu sein und draußen zu sein, sollte gleich sein. Because the church, not God is in you, I'm not in. Gott ist in dir. I'm not just in that building. Und nicht nur in diesem Gebäude. Praise the Lord. Halleluja. You carry him everywhere. Du trägst ihn überall mit. And you are always in his presence. Du bist immer in seiner Gegenwart. Anywhere you are at all. Egal wo du bist. Anywhere. Not just in the church. Nicht nur in der Gemeinde. You know, we treat it different ways. Aber wir haben irgendwie ein anderes Gesicht. You see, we are in church is different. In der Gemeinde sind wir anders. Then we are outside is different. Und wir draußen sind wir anders. But here anders. The writer of Philippians saying be the same. Aber der Schreiber von Philippa sagt, seid gleich. Life after church. Das Leben nach der Gemeinde. Should be the same as life in the church. Also gleich sein als das Leben in der Gemeinde. Praise the Lord. Ja. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. That I am not there does not mean Jesus is not there. Nur weil ich nicht da bin, heißt es nicht, dass Jesus nicht da ist. Your pastor is not there. Your God's children are not there. You see, that does not mean Christ is not there. Nur weil Gottes Kinder nicht da sind, heißt nicht, dass Christus nicht you da ist. You carry him everywhere. Sondern du trägst ihn überall. Your body remains his temple. Dein Körper bleibt weiter in seinem Tempel. You not live in him. Du lebst in ihm. And he lives in you. Und er lebt in dir. And you carry him everywhere. Du trägst ihn überall hin. You are never without him. Du bist niemals ohne ihn. Even when things are so tough, you are never without him. Auch wenn die Dinge auf dem Kopf stehen, bist du nicht ohne ihn. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That's what Paul is saying. Das sagt Paulus. It is not just in the church, but also outside. Auch da draußen. Let it be the same. Lass zu, dass es gleich ist. Amen. Amen. Then he said, "Work out your own salvation with fear and trembling." You know, when we are in the church, it's fear and trembling. Wenn wir in der Gemeinde sind. Sind wir in Furcht und Zittern? You know, we are careful to sit down. We are careful to walk. We are, you know, we don't want to disturb. We don't, you know, that is, you know, just let it be. You know, it's a sin you are even before God. Da achten wir auf unsere Bewegungen und auf unsere Schritte, so als ob wir vor Gott stehen würden. He walk everything inside. Inside of you. Alles in dir. They are in your spirit. Alles ist in deinem Geist. To come out. Aber es muss sich zeigen. That it needs your cooperation. Aber es braucht deine Kooperation, damit es rauskommt. He said, "Work out your own salvation with fear and trembling." Then verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Praise the Lord. Hallelujah. Do all things without murmuring. Tut alles ohne Murren. Don't do things with murmuring. Tut Dinge nicht mit dem Murren. Do all things without complaining. Tut alles ohne euch zu beschweren. Can we do that? Können wir das umsetzen? Instead of murmuring, anstatt uns zu beschweren, ihm zu danken. Instead of murmuring, praise anstatt him. Uns zu beschweren, ihm instead zu danken. Instead of murmuring, rejoicing. Uns zu beschweren, uns zu rejoicing that even with us seeing it, I know that you are always you are enough for me. Ich weiß, dass du genug bist für mich, ja. You are what I need and I have you. I'm satisfied with you. Was ich brauche und das und can ich we, bin zufrieden mit dir, Herr. Can we still rejoice? Können wir uns noch freuen? Can we still rejoice instead of murmuring? Können wir uns freuen, anstatt uns zu beschweren? Can we still rejoice instead of complaining? Können wir uns freuen, anstatt uns zu beschweren? Can you see it? He said, do all things without murmuring. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Praise the Lord. Halleluja. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as light in the world. Praise Jesus. Hallelujah. Among whom you shine. You don't know every problem, you don't know problem they are surrounding you. But you are still shining. Du bist immer noch das Licht der Welt. No, nothing is working. Wenn nichts funktioniert. And that's why it's not what they see. Das ist nicht das, was sie sehen, sondern das, was du siehst. It is not what they believe, it's what you believe. Sie glauben, was du glaubst. It's not what they hear, it's what you are hearing. Was du hörst. Are you hearing the voice of Jesus? Hörst du die Stimme von Jesus? Are you seeing the word of Jesus? Siehst du das Wort von Jesus? Are you reading his love letters to you? Liest du seine Liebesbriefe an dich? You know, he writes love letters to all. Er schreibt his love letters to all. Gottes Wort ist sein Wort, seine Bibel ist sein Liebesbrief an uns. Praise the Lord. Halleluja. So that you may be blameless. You see, if not, Satan will condemn you. Sonst wird der Teufel dich verurteilen. And harmless, the Son of God, without rebuke. In the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as light in the world. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some of us are not even seeing. You don't even believe you are shining as light. Einer von uns glaubt nicht mal, dass sie leuchten als das, wie das Licht. Please believe. Glaube. You are the light of this world. Dass du das Licht dieser Welt bist. Jesus never lied. Jesus lügt nicht. Yeah, what you need to do is just keep on depending on him. Amen. Verlasse dich einfach weiter auf ihn. Amen. Amen. Verse 15 says you are the light of this world. That's verse 15. Look at it. The last part of it. He said, whom you shine as light in this world. He said you are the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. Vers 16. Then holding forth the word of life. Hold forth the word of life. Hold forth. Hold the message that you are receiving now. Hold it tight. Ihr sollt das Wort festhalten. Hold the message that you are receiving. Die Botschaft, die du jetzt hold it, empfängst. Hold it. Halt it. Sie fest. So that even, you know, the Bible, Matthew 13, it says you hide it. In Matthäus 6 steht, dass du diesen Schatz findest und ihn verstecken sollst. You see, hide it, so that Satan will not throw his life polluted. Damit der Teufel dir das nicht durch seine Lügen verunreinigt. Through the religious life polluted. Religiösen Lügen das verunreinigt. He said, hold it tight. Halt fest daran. Hold for the word of life, that I may rejoice. Praise the Lord. Yeah. He's not talking about the natural building. Es ist nicht das natürliche Gebäude. Your cars, your house, your clothes, properties. He said, hold for the word of life. The gospel that you hear. Aber das Wort des Lebens sollen wir festhalten. The word, the gospel of Christ that you hear, hold it fast. Das Evangelium von Christus, was ihr hört, ihr sollt es festhalten. That I may rejoice, because that is what gives me joy. Denn das gibt mir Freude. Yeah. Praise the Lord. Yeah. What gives me joy is not that you pass your exam. Was mir Freude gibt, ist nicht, dass ihr in der Schule besteht. What gives me joy is not because you have a car. Weil ihr ein Auto habt. Or you have a house, you have just bought a new house. What gives me joy is that you are holding tight. Dass ihr Gottes Wort festhält. You are holding type the gospel sie das Evangelium von Christus festhält. Praise the Lord. Halleluja. That I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain. That I have not run in vain. Dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Praise the Lord. Halleluja. Neither labor in vain. Amen. Amen. Praise Jesus. Halleluja. Don't refuse to believe it, please. Weigere dich nicht, das zu glauben. Don't, Don't reject the message that you die Botschaft, die du hörst. You see the true message of die God wahre that Botschaft you keep on hearing. Von Gott, die du ständig that you listen hörst, to, you see. Die du anhörst. You see, don't reject it. Verweigere sie nicht. Don't hate it. Hasse sie nicht. You know Hebrew 3. Look at what Hebrew 3 tells Hebräer 3. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 3. Hebräer 3. Hebrew 3 from verse 15. Hebräer 3, 15. Don't harden your heart. Verhärte dein Herz nicht. Towards the truth. Gegenüber der Wahrheit. The truth you have been hearing. Die Wahrheit, die du gehört hast. Don't harden your heart. Verhärte dein Herz nicht gegenüber dem. It says, why it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. As in the provocation. For some, when they had heard, did provoke. Howbeit, not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years. It was not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness, and to whom swear he that they should not enter into his rest. But to them that believe not, praise the Lord. Hallelujah. Those that refuse to believe. Die sich weigern zu glauben. Those that refuse to believe, you can never zu glauben, rest. Du wirst dich niemals ausruhen können. It is when you believe you rest. Wenn du glaubst, dann ruhst du dich aus. Rest, you know, believe gives you rest. Der Glaube gibt dir die Ruhe. If you really trust Jesus, you will rest. Jesus wirklich vertraust, wirst du it dich ausruhen. It means you will not be afraid. Das heißt, du wirst keine Angst haben. You will not be frightened. You will not be threatened haben. By anything. Du wirst dich nicht bedroht fühlen. You will not be threatened by any news. Du wirst dich nicht durch irgendwelche Nachrichten bedroht fühlen. You see what you hear, you das, want to see, what you have read yourself, the picture you are seeing by Bilder, yourself. Die du gesehen hast. You will not be threatened. Es wird dich nicht bedrohen. Praise the Lord. Halleluja. If you are really resting on him. Wenn du dich wirklich auf ihm ausruhst. Praise Jesus. Halleluja. So we see that they could not enter in because of unbelief. Deswegen sehen wir, dass sie nicht eingehen konnten, diese Ruhe, wegen ihrem Unglauben. They could not enter into the rest. Sie konnten nicht in diese Ruhe eingehen. Then in verse 4. Chapter 4. Look at chapter 4. Hebräer 4. Two, can you help us to read chapter 4? 4, 1 bis 3. Deshalb müssen wir alles daran setzen, das Ziel nicht zu verfehlen. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott uns im Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzt dies nichts. Denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Wir, die wir ihm vertrauen, werden in sein Reich des Friedens kommen. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt auch vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Praise the Lord. Hallelujah. Let us therefore fear. The fear that you want us to fear. So lasst uns nur mit Furcht darauf bedacht sein. Die Furcht, die wir haben sollen. The fear you want us to have. Die Furcht, die wir haben sollen. Just one fear. Nur eine Furcht. It's a fear no man. Fürchte dich nicht vor Menschen. Don't be afraid of problems. Hab keine Angst vor Problemen. Don't be afraid of things. Keine Angst vor Dingen. You see, don't be afraid of any problem. Hab vor kein Problem. Don't be afraid of any man. Vor Menschen. But there's a fear he still want aber us to have. Eine Furcht, die wir haben sollen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest. Fear never to rest. Die Furcht, sich nicht ausruhen zu können. The fear of not believing him. Die Furcht, sich eben nicht. He said that fear of not believing nicht an ihn him zu glauben. Die Furcht, nicht an ihn praise zu glauben. Praise the Lord. You see, what should bother us should not be about the house, about the car, about das, the money, Sorgen about sollte, whatever, you know, about im Haus sein, in dem Auto, die natürlichen Sachen, die the Menschen what sehen. Should bother us should be, I don't want to live in unbelief. Ich möchte nicht im Unglauben leben. I don't want to doubt him. Ich möchte nicht an den Zweifel. I don't want to doubt, to doubt him. Ich möchte nicht an den Zweifel. You see, the fear, my fear is that I don't want to doubt him. Ich möchte nicht an Christus zweifeln. To disbelieve him. Praise the Lord. Yeah. Let us therefore fear, lest a promise be left us of entering into his rest. Any of you should seem to come short of it. Verse 2. For unto us was the gospel preached. Hebrews 4:2. Unto us was the gospel preached as well as unto them. Praise the Lord. Amen. You know, the gospel has been there from the beginning. Das Evangelium war von Anfang an da. It was also preached to them. Es wurde ihnen auch verkündet. But they refused to believe it. Aber sie wollten es nicht glauben. Their heart was hardened. Ihr Herz war verhärtet. A lot of our hearts are hardened. Viele unserer Herzen sind verhärtet. A lot of us, our hearts are so hardened. Viele unserer Herzen sind verhärtet. You are not serving. You are not having it is not your relationship with man. It is your relationship. Es ist eine Beziehung mit Menschen, sondern eine Beziehung mit Gott. You know that your hardened heart. Er kennt dein Herz. You know that your heart is hardened. Er weiß, dass dein Herz hart ist. You know you can deceive man, you cannot deceive. Du kannst den Menschen hinters Licht führen, aber du kannst praise nicht Gott hinters Licht führen. You can deceive man. Du kannst den Menschen hinters Licht führen. But you can never deceive him. Aber du kannst nicht ihn hinters Licht führen. Ananias and Sapphira. Ananias und Sapphira. You know they wanted to deceive him. Sie wollten die Jünger. They thought they were going to deceive man. Sie dachten, sie könnten not Menschen. Not knowing that they were deceiving. It was the Holy Spirit. Aber es war den Heiligen Geist, den sie verfolgt haben. And he said, why should you do this against the Holy Spirit? Und sie haben gefragt, weshalb sollst du, tut ihr das gegen den Heiligen Geist? They thought they were doing it against. Sie dachten, sie tun es gegen Menschen. Praise the Lord. Halleluja. You better allow the hardy heart to go. Lass zu, dass dieses verhärtete Herz geht. Don't harden your heart. Verhärte dein Herz nicht. Stop hardening your heart. Verhärte dein Herz nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Accept the truth. Akzeptiere die Wahrheit. Enjoy the truth. Genieße die Wahrheit. You see, just love the truth. Liebe die Wahrheit. It might be sometimes hard. Vielleicht ist es manchmal hart. It might be like Cain beating you. Manchmal ist es so wie Schläge für deinen Körper. That is a victory for you. Also es ist Erfolg it's beating, für dich. It's beating away those problems. Es steckt diese Probleme it's beating weg. Away those lies of Satan. Die Lügen des Teufels. Praise the Lord. Halleluja. Accept and believe that truth that is revealing to you. Akzeptiere diese Wahrheit, die er dir offenbart. Have open heart in Christ's kingdom. Hab ein offenes Herz im Königreich Christus. Don't let your heart be hard. Lass nicht zu, dass dein Herz verhärtet. Look at verse 13 again. Vers 13. Verse 13 of Hebrew. Before we come back to chapter 4 again, go to Hebrew 3, verse 13. Hebräer 3, Vers 13. He said, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Praise the Lord. Hallelujah. Don't harden your heart. Verhärtet euer Herz nicht. Then in verse 15 again. 15. Why it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in provocation. Praise the Lord. Hallelujah. Don't harden your heart. Verhärtet euer Herz nicht. Then back to Hebrew 4. Hebräer 4. Verse 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Mm-hmm. We can hear the same word. Wir können das gleiche Wort hören. Praise the Lord. Hallelujah. We can hear the same word. It doesn't matter. Wir können das gleiche Wort hören. Es ist egal. What matters is who is believing? Aber was zählt, ist, wer glaubt? Who accept it? Wer akzeptiert es? Who is receive it and say belong to me? Wer empfängt es? I will hold it tight. Ich werde es festhalten. I will not let it go. Ich werde es nicht loslassen. This truth is true. It might be tough, but I will not let it go. Vielleicht ist die Wahrheit bitter, aber ich werde sie nicht loslassen. We might hear the same thing. Wir hören vielleicht das Gleiche. But until we have the same faith, aber erst wenn wir den gleichen Glauben haben. Werden es die gleichen Ergebnisse sein. Praise the Lord. Halleluja. We may hear the same thing. Wir hören vielleicht das Gleiche. Until we receive it with the same faith. Erst wenn wir es mit dem gleichen Glauben erfahren. We will not have the same result. Werden wir die gleichen Ergebnisse haben. Praise Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Verse 3. Vers 3. For we which have believed do enter into rest. If you believe, that's how you rest. Wenn du glaubst, so ruhst du dich aus. It is by believing we rest. Durch im Glauben so ruhen wir uns aus. No, how do you rest? Wir ruhen wir uns aus. You rest when you are no longer worried. Wir ruhen uns aus, wenn wir uns keine Sorgen mehr machen. You rest when you are no longer in fear. Wenn wir nicht mehr in der Angst sind. You see, how do you rest? Wir ruhen wir uns you aus. Rest when there is no more worry. Wenn es keine Sorgen mehr gibt. Praise the Lord. Halleluja. When you are worried, when you are being worried, there is no rest. Die Sorgen machen, gibt es keine Ruhe. Praise the Lord. Halleluja. You have to choose which path to go. Du musst dich entscheiden, wohin du gehst. To rest or to be worried. Du dich ausruhst oder dir Sorgen machst. How do you rest? Wie ruhst du dich aus? You cannot rest until you believe. Du kannst dich ausruhen. Ausruhen, wenn du dich, wenn du nicht glaubst. Vers 3. For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest. Although the works were finished from the foundation of the world. For he speak in a certain place of the seventh day of his wife. Of this wise, and God did rest the seventh day from all his works. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And this is, and in this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remained that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not. In because of unbelief. Praise the Lord. Hallelujah. Unbelief. Unglauben. That people are living, you see. In dem die Menschen leben. We might believe right now. Wir glauben vielleicht heute. But when we get home, we will still believe. Aber wenn wir zu Hause sind, glauben wir dann immer noch. Tomorrow we will still believe. Wenn wir morgen noch glauben. You see, next week we will still believe. Nächste Woche werden wir dann immer noch glauben. You know, as we keep on praying and nothing to show for it, we will still believe. Wir beten und es passiert nichts, wenn wir dennoch glauben. You know, we will still be moved to believe, to believe, to trust him. Ihm vertrauen. Praise the Lord. Hallelujah. You have to keep on believing. Du musst weiterhin glauben. No matter the length of time. Egal wie lange es dauert. Praise Jesus. Hallelujah. No matter the length of time. Egal wie lange es dauert. We have to keep on believing. Wir müssen weiterhin glauben. 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. From verse 1. Vers 1. Moreover, brethren, I will not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were baptized into Moses in the cloud and in the sea and did all eat the same spiritual meat and did all drink the same spiritual drink. Praise the Lord. Hallelujah. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. That rock was Christ. Der Fels war Christus. But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now, these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Lusting after evil things. Nach bösen Dingen gelüsten. You see, desiring natural things. Natürliche Dinge uns wünschen. Dass du, dass Christus dein Wunsch ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, desiring natural things. Uns natürliche Dinge allow wünschen. Christ to be your desire. Dass du, dass Christus dein Wunsch ist. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and we are destroyed of serpents. Praise Praise the Lord. Hallelujah. Neither murmur. You see, murmuring. Sich beschweren. Murmuring. Meckern. Hate to murmur. Hass es zu meckern. Hate to murmur. Instead of murmuring, rejoice in the Lord. Anstatt zu meckern, freu dich im Herrn. Instead of murmuring, praise him. Preise ihn. Yeah, murmuring is abortion. Denn zu meckern ist Abtreibung. You see, you might have been pregnant. Vielleicht warst du schwanger. But your murmuring about meckern, the baby. Das treibt dieses Kind ab. You don't even know what it is. If not, you will hate to murmur. Sonst wirst du es hassen. You know, we like to complain a lot. Denn wir lieben es, uns zu beschweren. We are tired of waiting. Wir haben es satt zu warten. We are so tired of waiting. Wir haben es so satt zu warten. We are tired of waiting. When will it come? When will it happen? Passiert es endlich? It has happened already. Hat schon, es ist schon you passiert. Know when it happened. Wisst ihr, wann es passiert when ist? You see Jesus as your Lord, als du Jesus als dein Herr und Retter empfangen hast. So close to the well and still die of taste. Aber du kannst so nah am Brunnen sein und dennoch ertrinken. You can remain so close to the well and you die of thirst, that there is no water for you to drink, because you cannot see the well. Weil du den Brunnen nicht siehst. The water is already in you. Das Wasser ist schon in dir. And that's why I said the war is over. Deswegen sagte er, dass der that war war of lack is over. Dieser Krieg von Mangel ist vorbei. That war of problem is over. Problem ist vorbei. And that's why Jesus called you the light. Deswegen sagt Jesus, du bist das Licht. Because that problem is no longer problem, weil is light. Weil das Problem nicht mehr ein Problem ist, sondern das Licht. Praise the Lord. Hallelujah. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Praise the Lord. Yeah. Then he said in verse 11, now all these things happened unto them for our example, that they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. If Christ not taken, the saints will be deceived. So, wenn wir uns nicht in Acht nehmen, werden selbst wir Heilige in Irre geleitet. Sie waren mal Heilige. They will be deceived. Aber sie werden die Irre geleitet. If their focus is not wenn ihr Fokus nicht auf Christus liegt. Wenn du nicht zulässt, dass es Christus alleine ist, dann ist es eine Frage der Zeit. Wird der Teufel dich schlagen? Therefore, as 13. They have no temptation. He said, they have no temptation taking you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you. Sasa, can you help us to read verse 13? Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euch Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, there have no temptation taking you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Praise the Lord. Hallelujah. Nothing bigger than you. You know, sometimes we say we cannot do. It's too big. Manchmal sagen wir, es ist größer als wir selbst. Ah, praise the Lord. Hallelujah. He is in charge of everything. Aber erst unter Kontrolle. Allow him to be in charge. Lass zu, dass er am Hebel steht. Allow him to be the one controlling dass everything. Er alles kontrolliert. In Romans 8. Let's go to Romans 8. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8. From verse 26, let me see. Romans 8, 26. From verse 26 to 28. Said likewise, the Spirit also helps. And let me see if we can read it. Praise the Lord. Hallelujah. Let us read from 24. 24. He said, for we are saved by hope. The hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? We are now before you pray. Before du betest, hoffst du? You are in hope. Du bist in der Hoffnung. Bevor du betest. You are coming to God. Dass du zu Gott kommst. You hope to be saved. Du hoffst, dass du errettet wirst. And that's why here he said, we are saved by hope. Durch Hoffnung und wir errettet. Because you are coming to him, you just believe, you hope you will be saved. Und du hoffst, dass du errettet wirst. But after the prayer, aber nach dem Gebet, you no longer hope, you are not saved. Hoffst du nicht mehr, sondern du bist errettet. It is no longer hoping to be saved. Du hoffst nicht mehr, errettet zu werden. And that's why what you now have, you don't hope for it. Deswegen das, was du hast, darauf hoffst du nicht mehr. You see, you are no longer hoping for salvation. Du hoffst nicht mehr auf Erlösung. You are no longer hoping to be rich. Du hoffst nicht darauf, reich zu werden. You are no longer hoping to be well. Du hoffst auch nicht darauf, gesund zu werden, sondern Halleluja. Remember, salvation is a package. Die Errettung ist ein Paket. Amen. Amen. Why doth is he yet hope for? You no longer hope for what you have. Du hoffst nicht mehr auf das, was du hast. Yep. Some years ago, my prayer was always I receive it, Lord. Vor vielen Jahren habe ich immer dafür gebetet, dass ich Dinge empfange vom Herrn. It was always I receive it. Ich empfange, Herr. Ich empfange. And he asked, what I have, do I receive it? Und er hat mich gefragt, das, was du empfängst. Das, was du schon besitzt, empfängst du. If I already have it, wenn ich es schon besitze, it, würde ich dafür beten, es zu empfangen. What you have is already. Aber das, was wir besitzen, haben wir you schon. Don't hope for it. Wir müssen darauf nicht mehr praise hoffen. Praise the Lord. Ja. Vers 25. But if we hope for that we see not, then we do. Then do we with patience wait for it. Likewise, the Spirit also helped our infirmity. Look at it, verse 26. He said, the Spirit helped our infirmity. For we know not what we should pray. For as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us, with groaning which cannot be uttered. You know, you want to pray, you don't even know what how to pray sometimes. Du möchtest beten, aber weißt, wie du beten kannst. Deswegen ist das Beten im Heiligen Geist, in fremden Zungen sehr wichtig. Because so many times you don't even know how to put the prayer. Auch weißt du ganz, wie du das in Worte fasst. The Spirit helps us in the praying. Aber der Geist hilft uns zu beten. Verse 27. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit. Because he maketh intercession for the saints, according to the will of God. If you are praying in the Spirit, wenn du im Geist betest, he's praying the will of God for you. Betest, the Spirit is praying Geist, the will of God for you. Gottes Willen für dich. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28. 28. And we know that all things work together for good. To them that love God, all things. Alle Dinge. He said all things, not some alle few Dinge, things. Nicht nur einiges. You see, not where things are good, gut laufen, but all. Alles. All things, no matter alle what. Dinge, all things, and even in the lion den, you see, all things. We work together. That lion will turn to pillow, you know. Praise the Lord. Halleluja. All things work together for those that choose God. Wirken zum Guten für those that choose Christ, you see. Entscheiden. You see, those that choose Christ. All things, you see, even the fire, you know, fire will not burn them. What? Because all things work together for them. Zum Besten dienen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. To those. Verse 28 again. 28. And we know that all things work together for good. To them that love God. Those that love God are those that choose God. Die Gott lieben, sind die, die sich für Gott entscheiden. If you love God, you will choose Him. Wenn du Gott liebst, wirst du dich auch für ihn entscheiden. to them who are called according to his purpose, those that are rejecting the plans of Satan. Pläne des Teufels verweigern. You see, if you are rejecting whatever is coming from Satan, no matter how good it may be, bringt, egal wie gut es no matter if it is million, it is billion, it is so beautiful, so viel Geld, reject it. You stop praying and reject whatever is coming from Satan. Vom Teufel kommt. It might be so beautiful outside. So schön von außen. Und du verweigerst es, wenn es nicht von Christus ist. Amen. Halleluja. Amen. Dann, let us go to 1 Thessalonians. Amen. 1. Thessalonica. First Thessalonians 5:16-18. Rejoice evermore. Rejoice evermore. Freut euch allzeit. You rejoice evermore. Freut euch allzeit. You know, it's not. It did not say be sad. It said rejoice always. Sondern ständig rejoice freuen. Evermore. Allzeit. It means for you to be sad is not of him. Das heißt, traurig zu sein ist nicht von ihm. Even when things are not working, das rejoice nicht evermore. Funktioniert, sondern ständig freuen. You know, nobody will rejoice when they are going to put you in the lion's den den. Niemand wird sich freuen, wenn man in die Löwengrube geworfen wird. But the Bible says rejoice evermore. Aber freut euch. He will rejoice in the fire. Praise the Lord. Can you understand? Rejoice even in, you know, we can rejoice when our result is good. Wir können uns freuen, wenn unsere Ergebnisse gut sind. You know, when money is coming in. Wenn das Geld reinkommt. We can give testimony when money is coming in. Können wir Zeugnisse geben, wenn Geld reinkommt. Well, what about when there's nothing? Aber was, wenn es nichts gibt? Praise the Lord. Halleluja. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Amen. Amen. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. Instead of worry, pray. Ich hatte euch zu Sorgen betet. Verse 17. Instead of worry, pray. Statt sich zu Sorgen betet. It means rejoice instead of worry. You know, when you are rejoicing, you are praying. Wenn du dich freust, dann betest du. You know, when you are giving thanks, you are praying. Wenn du Dank sagen gibst, freust du dich. Instead of worry, pray without ceasing. Dir Sorgen zu machen, bete ohne Unterlass. You see how to pray. When you are rejoicing, you are praying. Wenn du dich freust, betest du. You see, when you are thanking him, you are praying. Dann betest du. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Praise the Lord. Hallelujah. In everything, in every, in all, no matter what. Egal, was it's no memory, it's rejoice. It's rejoice and thank him. Sonst freuen und ihm danken. Praise the Lord. Hallelujah. You see how, you know, how to live in that. In what Jesus wants you, that life he wants you to live. Wir werden diesem Leben leben, was er für uns hat. How to bring those things in the spirit outside that the world they can see it. Wie wir das, was im Geist ist, rausbringen. You see how to bring them out. Wie wir das rausbringen. It is when evil things, when they are getting tougher, you rejoice more. Das heißt, wenn es schlimmer wird, freust du dich mehr. You know, when things are getting tougher. Wenn die Dinge schlimmer werden. When things are getting harder. Wenn die Dinge schwieriger werden. No matter the hardness, no matter how hard it is. You rejoice and thank him. Und dankst bei ihm. Praise the Lord. Halleluja. And that is how to bring them out. Und so bringst du das raus. That is, you know, once you are rejoicing, you are thanking. Wenn du dich freust, dann dankst du Gott damit. You see, then you are in faith. Dann bist du im Glauben. And everything has to obey faith. Und alles muss dem Glauben gehorchen. Praise the Lord. Halleluja. And everything must obey faith. Alles muss dem Glauben gehorchen. Everything must obey faith. Alles muss dem Glauben gehorchen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You are so different from the natural man. Wir sind anders als der natürliche Mensch. You are so different from the natural man. Wir sind anders als der natürliche Mensch. But do you believe that you aber are so glauben different? Wir das, dass wir so anders sind von dem natürlichen Menschen? Do you believe you are so different? Glauben wir, dass wir anders sind von ihm? Let's go to 1. Korinther 2. Praise the Lord. Halleluja. 1. Korinther 2. Verse 14. Talk about the natural man. 14. Der natürliche Mensch. He said, but the natural man receiveth not the things of God. They still heard not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. They never believe anything from God. Er glaubt nichts von Gott. They never believe the voice of God. Er glaubt der Stimme Gottes. They never obey the voice of God. Sie gehorchen der Stimme Gottes. They keep on rejecting and ignoring the voice of God. Ignorieren die Stimme Gottes. That is the natural man. Das ist der natürliche Mensch. He said, neither can he know them. He cannot even know them. Er kann es nicht mehr erkennen. Because they are spiritually discerned. Weil es geistlich beurteilt werden muss. You have to be Jesus to be to know. Jesus things. Um Jesus zu kennen. Praise the Lord. Halleluja. The Bible call you light. Die Bibel nennt dich Licht. He call you light. Er nennt dich das Licht. You know Matthew 5. Matthäus 5. You notice what he did not call you. What he did not say you are. Was sagt er nicht über dich? He did not say you are the light of this world because you don't have problem. Hier steht nicht, dass du das Licht der Welt bist, weil du keine Probleme hast. He did not say because everything is moving on fine. Weil alles the way the natural man wanted to so läuft, wie der natürliche Mensch es will. He did not say that you are the light of this world because everything is good according to this world system. Oder weil alles gut ist nach dem Weltsystem. He said you are the light of this world. Du bist das Licht dieser Welt. No matter what. Egal was ist. No matter wow. Egal was ist. In fire or in water. In Feuer oder Wasser, du bist das Licht dieser Welt. You know, when you are a slave, you are the light of this world. Bist du das Licht dieser Welt? As a servant, you are still the light of this world. Das Licht dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. The Bible calls you the light. Die Bibel nennt dich das Licht. Jesus calls you Jesus light. Nennt dich das Licht. You are the light. Du bist das Licht grace, durch seine Gnade. And not by your works. Nicht durch deine Werke. And grace means again walk. Sorry, grace means again you rest. Gnade bedeutet, while he walks, während er arbeitet. Again, if you are worried, wenn du dir Sorgen machst, you are under law. Bist du im Gesetz. If you are worried, you are under law. Wenn du dir Sorgen machst, bist du im Gesetz. How to be under grace is when you have faith. In der Gnade glauben wir. When you are believing him. Wir glauben an ihn. When there is no fear. Und haben keine Angst. When you are just rejoicing him. Wenn wir uns einfach an ihn erfreuen. You are under his grace. Sind wir in seiner Gnade. But when you are under fear. Wenn wir in der Angst when leben. When you are under worry. In der Sorge leben. You are under law. Leben wir nach dem because Gesetz. You are the one doing the job. Weil du derjenige bist, der arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. How to be under grace. Wie wir in der Gnade leben. It's when you rest on wenn du dich auf Jesus ausruhst. If you are worried, you are under law. Bist du unter dem Gesetz. If you are worried, you are not under grace. Bist du nicht in der Gnade. But under law. Aber unter you are the Gesetz. One working. Du bist derjenige, der arbeitet. You prevent him from working for you. Du hältst ihn davon ab, ihr bläst zu arbeiten. His grace becomes seine Gnade vain. Ist vergeblich. Praise the Lord. Halleluja. To be light das and Licht not zu sein darkness. Und nicht die Finsternis. Amen. Amen. We'll quickly look at it, the last part of it. Amen. Amen. To be light and not Licht darkness. Zu sein und nicht Finsternis. You know he calls us the light. Er nennt uns das Licht. To be light and not darkness. Das Licht zu sein und nicht die Finsternis. To be victorious and not defeated. Erfolgreich zu sein und nicht besiegt praise zu sein. Praise the Lord. Halleluja. To be victorious and not defeated. Siegreich zu sein und nicht we are the light and never darkness, verlieren. No matter what. Das heißt, dass wir das Licht sind, egal was. If we worried, not daddy. If we worried, we know what change. You get to the last point. Selbst wenn es kurz vor 12 ist. Again, you look at the north, south, west, east. Nothing is working. Nothing to show for it. Um dich herum funktioniert nichts. You are still the light of this world. Du bist immer noch das Licht dieser Welt. We are not light for some time. Wir sind nur für eine kurze Zeit das Licht der it Welt. It is not light for some time. Because Jesus said, I will be with you forever. Jesus sagt, ich werde für immer bei euch sein. Praise the Lord. Halleluja. You are not light for some time, wir sind but forever. Für eine Zeit, für einige Zeit if you allow him to remain in you, dass er in uns lebt, and you remain in und him, wir in ihm bleiben. Praise the Lord. Halleluja. To be light and never darkness. Das Licht zu sein, niemals Dunkelheit. means no matter the result, das egal, was dir how things look like, die Dinge aussehen, you are never a loser. Du bist niemals ein Verlierer. Praise the Lord. Hallelujah. You know the song. You know just a song that one. I believe it's a lady that sang this song. It doesn't matter what you see now. Do we know that song? It doesn't matter what we see now. You know the world. You know it doesn't matter what the world sees. Egal, was die Welt jetzt sieht. What matters is what you see. Was zählt, was du siehst. What matters is what Jesus sees. Was zählt, was Jesus sieht. What matters is what Christ sees. Was Christus sieht. It is not what this world sees. Ist nicht das, was diese Welt it sieht. Doesn't matter what you see now. Ist egal, was du jetzt siehst. It is true. It doesn't matter what the world see now. Stimmt, es ist egal, was die Welt sieht. You know, they may see defeat. Sie sehen den, das Versagen. They may see loser. They may see whatever. They may see whatever. You know, don't defeat. It's not. Look at. Let's quickly go to Daniel a little bit. Daniel. Let's go to Daniel 3. Amen. Amen. Daniel 3. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel 3. Don't be tired of hearing the voice of Jesus. Habe die Stimme von Jesus nicht satt. Don't be tired of hearing the voice of your father. Habe die Stimme deines Vaters nicht satt. Don't be tired of hearing. You know, this baby will never be tired of hearing the voice of the mother and the father. Baby ist niemals satt, die Stimme seiner Eltern zu hören. No, sometimes we are tired of hearing the voice of Jesus. Manchmal haben wir satt, die Stimme von Jesus zu hören. We are tired of hearing his message. Satt, seine Botschaft zu hören. We are tired of hearing his message. We call it now. Same old, same old. Das ist die gleiche same old, same Geschichte. Old. Just the same. You know, years upon years upon. You know, this baby will never take that way. Oh, his baby will take that. And that's why until you are converted and be like him, you cannot enter. Können wir in das Königreich praise the Lord. It's not there. That's what they always say. It's every day, all the time. Jeden Tag das this baby will never say such thing. Würde das nicht sagen. And that's what Jesus said, until you are converted and be like this baby. Wie dieses Kind sind. That never complain. That will never murmur. That will never be tired of the mother and the father. Seine Eltern nicht sagen just as we are always tired of Jesus. So wie wir we are always tired of hearing his voice. Satz sind von of coming to the house of God. Ah, the same. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel 3. Learn to use what you have. Lerne das zu nutzen, was du hast. Amen. Learn to use what you have. You know, Abraham had only 5 words. Abraham hatte nur 5 Worte. He used these 5 words. Er hat diese 5 also. Worte genutzt. Just 5 words. You know, if you only have this Daniel 3, wenn du nur Daniel 3 hast, it's enough for you. Das reicht für dich. Praise the Lord. Hallelujah. If we only have just here, wenn wir einfach nur diese Stelle haben, you know, if you only have, keep on repeating it in your heart, meditating on it. But then, like Jesus said, like the book of Joshua said to us, wie es Joshua steht, learn to use what you have. Lerne das zu nutzen, was wir haben, Gott. Abraham only have 5 ways. Am whatever no 5 Worte. He used it all through. Und hat sie benutzt. We want to have what Abraham had. Wir wollen das haben, was Abraham hat. We don't want to do what he did. Aber wir wollen nicht das tun, was Abraham hat. A lot of us, you know, Abraham blesses a man. Let Abraham believe it's not yours. You never believe. You never, you know, you cannot even believe to have a child for 20-something years before you have it. You will give up. You know, some of us can give God 3 years. Einige von uns können Gott 3 Jahre geben. We can give 5 years. Oder 5 Jahre. Maybe 10 years. Vielleicht auch 10. But not 20 years. Aber nicht 20. We want to have what Abraham has. It's not magic. Hat, aber es ist nicht it's not magic. It's a relationship. Es ist eine Beziehung. You know, relationship between the mother, the parents of this, my baby here. You see, it's just a relationship. Es ist eine Beziehung. That is how your relationship with Jesus is. It never ends. It's forever. Und für immer. It's forever. We want it. We won't just do it. Just say it once. Two. Then I just get it. And then it's over. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham only believed 5 ways. Abraham hat einfach nur an 5 Worte geglaubt. He never let it go. Und er hat diese Worte nicht losgelassen. Auch als die Probe kam. And out of those 5 words, man, he could work with God with those 5 words. Und er konnte mit Gott arbeiten. gehen sozusagen. Praise the Lord. Halleluja. Just 5 words. 5 Worte. Was enough for him. Haben gereicht. To walk with God. Um mit Gott zu gehen. You know, Jesus is enough for us. Jesus today. Reicht uns heute. He should be enough for all. Er sollte uns reichen. Praise the Lord. Halleluja. If you only have this Daniel 3, wenn nur Daniel 3 hast, sollte das reichen. If it means repeating and repeating and repeating it. Wiederholen muss, wiederholen. You see, repeating and repeating it and repeating it. You know, Abraham just learned to repeat and repeat. Abraham hat gelernt, zu wiederholen. He just learned, I'll never be tired of repeating it. Und ist nicht müde, you know, sometimes we are so tired of repeating. Manchmal sind wir müde vom Wiederholen. That one. For how many years now? Forget. Praise the Lord. Hallelujah. If just 5 words was enough. Wenn 5 Worte gereicht haben für Abraham. Jesus is enough for us. Jesus genug für uns. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Daniel 3. Daniel 3. Are we there, please? Tanya, help us to read verse 1. Vers 1. Becken Nebukadnezar ließ ein goldenes Sternbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Praise the Lord. Hi, Nebukadnezar, the king, made an image of gold, whose height was 3 cubits. And the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, and the counselors, and sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king has set up. Praise the Lord. Then the princes, the governors, and the captains, and judges, and treasurers, and counselors, and sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king has set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar has set up. Then an herald cried aloud, "To you it is commanded, O people, nations, and languages, that all that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all things of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up." Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. And who falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into midst of a burning fiery furnace. Therefore, at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nation, and the language fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Praise the Lord. Hallelujah. Wherefore, verse 8, at that time, certain Shandaniah came near and accused the Jews. They spake and said to the king, Nebuchadnezzar, O king, live forever. Never live forever. Thou, O king, has made a decree that every man that shall hear the sound of your flute, harp, sackbut, and dulcimer, and all kinds of music shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of the burning fiery furnace. Verse 12. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not your gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Praise the Lord. Hallelujah. You can see these three boys, they choose God. Diese drei Jungs haben sich für Gott entschieden. Just as you choose Jesus. Genauso wie du dich für Jesus entscheidest. Und dass du ignorierst, was draußen ist. I know ist. The voice of natural people. Und die Stimme der natürlichen Der natürlichen Menschen ignoriert. And I reject the voice of Satan's lies that is everywhere. Und die Stimme des Teufels. You have rejected the voice of religion. Du verweigerst die Stimme der Religion. The religion that says respect your mother, honor your mother and your father. Ehre deine Eltern. But they never honor Jesus. Aber sie ehren Jesus nicht. Praise the Lord. Halleluja. That same voice is still there today. Diese gleiche Stimme ist immer noch da. In different ways. Praise the Lord. Halleluja. It may not be big image. Vielleicht ist es kein großes Bild. There is Standbild. Aber es gibt immer noch Standbild. Everywhere today. Überall heute. The voice of people. Die Stimme der Menschen. The voice of people around you. Die Stimme der Menschen um dich herum. Telling you to obey. Die sagt, gehorche mir. The voice of that desire in you. Die Stimme dieser you see, Wünsche desire, in dir. Your only die Wünsche in dir. Aber die Wünsche, die du haben sollst, sind Christus. The voice of that desire in you. Die Stimme dieses Wunsches in dir. Crying and saying, do it the way the world are doing. Sie sagt, tu es so, wie die Welt es tut. It's still the same today. So ist es heute immer praise noch. Praise the Lord. Halleluja. These boys, they refuse to choose the king. Aber diese Jungs haben sich gegen den König entschieden. Just like you refuse to choose this world. Genauso entscheidest du dich gegen diese Welt. This is the way you refuse to follow the system of this du entscheidest world. Dich gegen das System der Welt. Praise the Lord. Halleluja. You refuse to do it the way they do it. Du entscheidest dich gegen ihre Wege. You know the way they do it. Sometimes so fast. Denn ihre Wege sehen schnell before aus. You know it, they are just wenn man es weiß, haben sie. And before you know it, they dann sind sie auch wieder geschieden. Everything is scattered. Alles wieder kaputt. Oh, praise the Lord. Halleluja. And before you know it, everything they have said they are remarried. You know they can dann remarried, heiraten sie wieder. Remarried, sie können so oft heiraten. Up and down. Ein Hoch und ein Tief. Praise the Lord. Halleluja. These three boys, they refuse to listen to the voice of Satan. Die drei Jungs haben sich gegen die Stimme des Teufels entschieden. Weil der Teufel durch diesen König gesprochen so hat. So spricht auch der Teufel durch Wünsche. Doctor, ich möchte ein Arzt, ein Anwalt oder Dinge sein. Lass, sei erst mal Christus. Be, I want to be Christ alone. Sag, als Ziel sollst du nehmen, Christus zu sein. You know, I want to be that, I want to be this. The world, they also want to be it. Die Welt will das what auch they don't want to be is aber what das, was they don't sie nicht want sein to be wollen, ist Christus. And that should be what you want to und das be. Sollte dein Ziel sein. That makes the difference. Das ist Christ der Unterschied. Jesus ist der Unterschied. I want to be professor. It doesn't make difference. They want to be this professor. Sie wollen ein Professor werden, aber want to pursue the same thing. Aber wir sind zu den gleichen Dingen her wie die Welt. You know what is different? Was what they don't want to be is to be ist Jesus. Sie wollen nicht Jesus. Jesus told Peter. Jesus hat zu Petrus gesagt. I will take you away from fishers of fish and I'll make you fishers of men. Du warst ein Fischer von Fischen, aber jetzt wirst du zu einem Fischer. No longer fishers of fish. Du wirst nicht mehr Fischer. But now fishers of men. Sondern du wirst Menschen. A change of job. Zusammenbringen, sammeln. Praise the Lord. Yeah. Allow Jesus to change that job. Lass du, dass der Herr diese Arbeit verändert. Once für dich. Changes, wenn er es verändert, ist diese Arbeit dann übernatürlich. Ist diese Berufung übernatürlich. Hör auf, natürliche Berufung you know, darüber zu fragen. Das Natürliche kann die Toten auferstehen. Es kann nicht die Kranken heilen. Es kann kein Retter you sein. You cannot provide for the need. You es kann nicht versorgen. The natural. You know, Moses wrote, when it was natural. Als der Stab von Mose natürlich war, konnte es das Meer nicht trennen. Als es aber übernatürlich war, als es natürlich war, konnte es kein Wasser aus dem Stein bringen. You better allow him to turn everything. Aber so lass dir dazu, dass Jesus alles umwandelt zu dem, was er möchte, zu seinem Willen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 14. Vers 13, sorry. Der Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach and Abednego. Then they brought these men before the king. You know, when they want to bring us out, sometimes we are afraid. Don't be afraid. Festnimmt, verhaftet sind wir ängstlich. You know the spirit that the Lord has given us. Aber der Geist, den uns der Herr gegeben hat, ist nicht der Geist der Angst, sondern der Geist des Muts. If you are going for exam, don't be afraid. Wenn wir in eine Prüfung gehen, sollen wir keine Angst haben. Lerne keine Angst zu haben. Because it is not expecting their result. Denn wir erwarten nicht ihre Ergebnisse. You know, before any result, you already bevor das Ergebnis kommt, haben wir schon unser Ergebnis. Your result is unser Ergebnis ist Christus. Amen. Amen. Your result is not good unser Ergebnis ist nicht gut oder schlecht. It's not I pass or I don't pass. Es ist nicht, ich bestehe oder ich bestehe nicht. Wir haben schon unser Ergebnis, bevor wir zur Prüfung gehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They were not afraid. Sie hatten keine Angst. Verse 14. Nebuchadnezzar spake and said unto them, is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Now, if you be ready that at what time you hear the sound of the cornet, flute, and so on and so forth, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of the burning furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Praise the Lord. Hallelujah. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said unto the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, if I am married or not, if I have the money or not, if I have any child or not, if I have any house or not, you know Lazarus, is he not Lazarus, the rich man? You know, if I'm so poor like Lazarus, and I'm even eating the crumbs that fall from the table or not, it doesn't matter. I will not go and worship, serve the God of Mammon. Dem Gott des Geldes nicht dienen. I will not do it the same the way they are doing it. Praise the Lord. Verse 18. And if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego thereof. He spake and commanded that they should heat the furnace once, several times more than it was. It was, won't be heated. How much will the fire be heated before it can kill a man? Wie heiß muss Feuer sein, damit es einen Menschen tötet? Let it be more hot. Praise the Lord. Hallelujah. And he demanded, and he commanded, verse 20, commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fiery furnace. 21. Then these men were bound in their coat and hosen and their hats and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Praise the Lord. Hallelujah. The fire burned those that took them, that dropped them inside the fire. Das Feuer hat die getötet, die sie ins Feuer schmeißen soll. You know, you can have the same problem. Du kannst die gleichen Probleme haben. Now your problem is light. Aber dein Problem is defeat. Dein Problem ist Licht, obwohl der Problem Versagen bedeutet. Your problem bring them to Ihr Problem depression. Bringt Depression mit But because your problem is light, aber dein Problem Licht light. Ist, bleibst du im Licht. Praise the Lord. Halleluja. They may see your problem Vielleicht as sehen problem. Sie dein Problem als Problem an. It is not what they see. Aber es ist nicht das, was sie sehen. Praise the Lord. Halleluja. You know, they may see fire. Wir sehen vielleicht das they Feuer. Will see fire. Sie haben Feuer And gesehen. And they will see that this man is already dead. Und sie haben gedacht, diese Männer sind you auf see, jeden Fall schon boys, tot. Diese drei Jungs sind schon tot. Das haben sie gesehen. Praise the Lord. Halleluja. But God was not saying that. Aber Gott hat das nicht Jesus gesehen. Was not saying that. Jesus hat das nicht gesehen. Lerne das zu sehen, was sie Jesus sieht. Praise the Lord. Vers 24. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished and rose up in haste. And spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Ha ha! Praise the Lord. Amen. The form of the fourth is like the Son of God. The Lord opened his eyes to see Jesus. Der Herr hat seine Augen geöffnet, damit er Jesus sieht im Feuer. You know, if you don't want to see him on the street, wenn du nicht auf der Straße or as your neighbor, you will see him in fire. You know, they don't want to see you. They don't want to see you, but they must surely see. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servant of the Most High. You know, sometimes we play it so safe. We will not allow to get to this stage of them putting us in fire. Wir lassen nicht zu, dass es so weit kommt, dass wir ins Feuer geschmissen werden. Before fire, we have already given up. Vor dem Feuer geben wir schon auf. We are already begging. Wir betteln schon. Like beggars. Die Bettler. Help us. Bitte hilf uns. We need your help. Wir brauchen you know, Hilfe. You know. Praise the Lord. We don't want, you know, we should, you know, before fire and the fire, we should praise God. Vor dem Feuer und nach dem Feuer, was würde Gott Everybody, mehr anybody can save you before fire. Jeder kann dich vor dem Feuer vielleicht retten. Can save you in the wer kann dich im Feuer retten? It's only Christ. Nur Christus. Until there is... Until the end of the flesh, you can never see Christ. Du kannst Christus erst sehen, wenn das Ende des Fleisches da ist. So arbeitet er. Until the end of the flesh. Das Ende vom Fleisch. Until the end, that no one can save you, no mother, no father, no pastor. Keine Eltern, no preacher can save you. Kann dich retten. It's only him. Nur er. Then you see him. Dann siehst du ihn auch. Praise the Lord. Halleluja. Verse 27. 27. And the princes, governors, and captain, and the king's counselor, being gathered together, saw this man, whose, look at it, I love here, upon whose bodies the fire had no power. No power, no fire had power over your body. No darkness had power over your body. Kraft über dich. Praise the Lord. Halleluja. You see, when darkness comes, it turns to light. Wenn die Dunkelheit kommt, wird sie zu Licht. When problem comes, it turns to light. Wenn Probleme kommen, wird es zu Licht. Praise the Lord. Ja. Nor was an hair of their head seen. Neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Grace is protection. Gnade ist Schutz. Grace is security. Gnade ist Sicherheit. Grace is protection. Gnade ist Schutz. Grace is security. Gnade ist Sicherheit. You know, once you are under His grace, wenn du in seiner Gnade bist, you are so protected. Bist du unter seinem Schutz. Once you are so under His grace, wenn du unter seiner Gnade you are bist, so secure. Bist du so Sicherheit. Halleluja. No fire can burn you. Kein Feuer kann Nothing dich can burn you. Nichts kann dich verbrennen. He become your provider. Er wird dein Versorger. He become your healer. Er wird dein Heiler. He become your everything. Er ist dein Ein und Alles. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. How long will we play it safe? Wie lange spielen wir We will not want it to get worse. Wir wollen nicht, dass es schlimmer you wird. You know when it's getting worse, we abort it. Wenn es schlimmer wird, dann we don't give up. Treiben wir ab. Wir geben auf. No, it's getting worse. You better give up. You better give up. You better. You know these boys. They don't know. There is no give up in their dictionary. Diese Jungs, sie kannten kein Aufgeben. They don't have giving up. Sie kannten das Aufgeben nicht. I've done it several times. Ich habe das oft schon getan. Praise the Lord. Halleluja. People will tell me give up. Leute sagen mir, ich soll aufgeben. I said I don't have give up in anything. Ich sage, das Aufgeben habe ich bei mir nicht. All my heart is just see him alone. Ich habe einfach nur ihn zu sehen. Love to see him alone. Liebe Jesus allein zu sehen. And never give up. Amen. Und ich gebe niemals. Praise the Lord. Halleluja. Then Nebuchadnezzar spake, verse 28, and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Who has said, you know, here now is praising God. Jetzt preist er Gott. He's not praising your father that came to free them. Er preist sich ihren Vater, der sie gerettet hat. That came to beg for them. Oder so that you not drop them damit fire. Sie nicht in Feuer geschmissen werden. You know, when man come to beg for you. Wenn der Mensch dir hilft. When the man is your helper. Wenn der Mensch dein Helfer ist. Then we praise that man. Wenn sie den Menschen helfen, feiern. He's praising Gott. The Almighty. Aber wir sollen Gott feiern. The great I am that I am. Gott, den Allmächtigen, sollen wir feiern. Praise the Lord. Halleluja. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He did not say, Blessed be the father, the mother of Shadrach, Meshach, because they came to beg. Hat and they not surrender. Gepriesen seien ihre Eltern, weil sie denen geholfen haben, davon zu kommen, sondern gepriesen sei ihr Gott. Who has sent his angel and delivered his servant that trusted in him. And have changed the king's word, and shielded their bodies, that they might not serve nor worship the God, except their own God. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces. And their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after the sword. Praise the Lord. Hallelujah. Are you not enjoying this? Oh, Daddy, thank you, Father. Where's the time? Oh, it's already. You know, they might, you know, before this time, what were they seeing? They were seeing fire. Sie haben vorher das Feuer they were gesehen. Seeing dead people already. Sie haben tote Leute but schon now, gesehen. What are they seeing? Was sehen sie jetzt? They are seeing Christ. Sie sehen Christus. They cannot see something else. Sie sehen jetzt was anderes. They might see you. Sie sehen sich vielleicht als einen Sklaven. You know, they were seeing Joseph as a slave. Sie haben Josef als einen Sklaven they gesehen. They might see you. Sie sehen dich in prison. Im Gefängnis. You know, they saw Joseph in prison. Sie haben Josef im Gefängnis. They might see you. Sie sehen dich vielleicht. You lack things. You don't have anything. Du hast nichts. You don't have children. Du hast keine Kinder. You don't have money. You don't have money. Du hast you don't. You never pass in the school. Du bestehst they might see you are in fire. You are in line. Vielleicht bist du im Feuer. They might see you there. You see. But it's not what they see. Was ist nicht das, was die Welt sieht? Don't come down to what they see. Komm nicht auf die Ebene. Don't obey their voice because of what they see. Gehorch nicht ihrer Stimme wegen dem, was sie sehen. Remind yourself you are the light. Erinnere dich daran, dass du das Licht dieser Welt bist. Believe the light in you. Glaube an das Licht in dir. That Jesus is the light. Dass Jesus das Licht in dir ist. I keep on depending on him. Und verlasse dich weiterhin auf Praise Jesus. The Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Halleluja. Amen. Amen. You know, let me quickly mention this before we close. Joseph as a slave in, as a slave. Joseph als ein Sklave. You know, the Bible calls him a prosperous man. Die Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Menschen. Because he is him, he was the light. Weil er das Licht war. You know. If you look at the master and Joseph. Wenn du auf den Meister und Joseph schaust. Which of the two you will call the light? Wer sieht aus wie das Licht? Which of the two you will call Wen the prosperous man? Licht nennen? Wen würdest du wohlhabend nennen? Quickly go to Genesis 39. We close 1. Again. Mose Praise 39. Halleluja. Amen. Amen. Genesis 39. One and two. 1 and 2. He said, Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian bought him of the hands of Ishmaelite, which had brought him down Peter. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. A slave was a prosperous man. Ein Sklave war ein wohlhabender Mensch. You know, it doesn't matter what they see now. Egal, was sie jetzt sehen. It doesn't matter what the world they see. Egal, was die Welt sieht. But he was a prosperous man. Er war ein wohlhabender so Mensch. So also, it doesn't matter what the problem you are facing. Es ist egal, welches Problem du vor dir you hast. You are the light of this Du bist das Licht world. Dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Honey. He was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. You know, the master saw something. Der Herr, dieser Meister hat etwas gesehen. He saw something. Etwas gesehen. And that's why your light must be seen. Das Can you get an, it? You know where zeigen. We read in Matthew 5. Matthäus 5. He said it is. Let's go there, so that we not quote it wrong. Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 5. Verse 14. Matthäus 5. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. The lights shine and everybody should see it. Das Licht leuchtet und jeder sollte es sehen. You know here Joseph, you know as a prosperous man, the master could see. Hier Joseph als ein wohlhabender Mensch, der Meister konnte das sehen. Because you cannot hide it. Weil du es nicht verstecken kannst. It cannot be hidden. Es kann nicht verborgen bleiben. If you are really the light Wenn du wirklich das Licht dieser Welt bist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Mm. Verse 3. And his master saw that the Lord was with him. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight. And he served him. And he made him overseer over his house and all that he had. He put into his hand. Praise the Lord. Hallelujah. Even as a slave, you are still the light of this Selbst world. Selbst als ein Sklave bist du immer noch das Licht dieser Welt. Even in prison, if you look at Joseph in prison. Selbst im Gefängnis. You see, even in prison, Joseph was the light. Er war auf das Licht. He was the prosperous man. Er war der wohlhabende Mensch. You know, sometimes women, the world can see the prison as a problem. Manchmal kann die Welt das Gefängnis als ein Problem sehen. But if he was not in that prison, er wäre nicht im Gefängnis gewesen. How will he go to not become what the Lord want made him to be? Wie wäre dann das geworden, was der Herr hatte für ihn? Praise the Lord. Halleluja. In that prison, im Gefängnis. That prison was not. It was not what the world was seeing. Es war nicht das, was. That prison was the light. War nicht das, was die Welt ist, sondern es war das Licht. It was the light. Es war das Licht. It was the light was on, even in that prison. Das Licht war an, selbst im Gefängnis. Praise Jesus. Halleluja. Amen. So, that is all for today. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja.